Gerechtigkeit. Amartya Sen hat treffend bemerkt, dass es keine normative Theorie der sozialen Gerechtigkeit gibt, die nicht irgendwo von der Gleichheit von etwas ausgeht. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung war es das Bekenntnis, dass die Menschen gleich geboren sind und die Freiheit haben sollen, ihr individuelles Glück zu suchen, Pursuit of Happiness. Da gegenwärtig keine Armutsdefinition ohne den Verweis auf Amartya Sen auszukommen scheint, habe ich mich mit seinem Werk näher beschäftigt und war begeistert von seiner tiefgründigen und vieldimensionalen Analyse. Ausgehend von der Erkenntnis, dass es eine konsistente interpersonale Nutzenfunktion nicht geben kann, Arrow-Paradoxon, übt Sen pragmatische und logische Kritik an den Bemühungen von John Rawls, die Herstellung von Gerechtigkeit als Sozialkontrakt zu begreifen. Sen setzt sich damit auseinander, dass es vollständige Gerechtigkeit aus logischen wie aus tatsächlichen Gründen gar nicht geben kann. Er weist einen anderen, pragmatischen Weg. Der Zustand der Gerechtigkeit in der Welt wird immer dann verbessert, wenn es gelingt, ein offenkundig schreiendes Unrecht abzumildern oder aus der Welt zu schaffen. Dann bleibt immer noch genügend Unrecht übrig, mit dem man dann entsprechend verfährt. Das erinnert stark an Karl Poppers Social Piecemeal Engineering, den Sen übrigens nicht zitiert. Dieses stufenweise Vorgehen entlastet die Diskussion von unnötiger Prinzipienreiterei und macht Einigungen auf konkrete Teilziele möglich. Anlässlich der Veröffentlichung seines neuesten Buches »The Idea of Justice« sagte Amartya Sen in einem Interview: »There is no such thing as perfect justice. The idea of perfect justice drives to a mistaken root.« Vielmehr komme es darauf an, durch vernünftige Argumentation und entsprechende Institutionen und Regulierungen in verschiedenen Bereichen stufenweise mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Gerechtigkeit ließe sich auch nicht genau quantifizieren, man könne allerdings auf den unterschiedlichen Feldern der Gerechtigkeit eine Rangfolge von gerechten und weniger gerechten Zuständen herstellen. So sei die Analphabetenrate in Indien zwar inakzeptabel hoch, aber niedriger als früher. Das Streben nach mehr Gerechtigkeit müsste eher ein pragmatischer Prozess sein und weniger der Versuch, ein gerechtes System abstrakt abzuleiten und dieses durch Sozialkontrakt bzw. per Gesetz umzusetzen. Gerechtigkeit ist daher immer relativ, als Vergleich unterschiedlicher Zustände zu sehen und niemals absolut erreicht. In Bezug auf Armuts- und Verteilungsfragen stellt Sen die herkömmliche Konzentration auf die Primary Goods, also die materielle Verfügung über Güter und Dienste, beziehungsweise auf die Einkommensverteilung, in Frage. Er meint, dass der Zusammenhang zwischen der Frage, über welche materiellen Güter jemand verfügt und welche substanziellen Freiheiten zur Selbstverwirklichung er genießt, nicht alles abdecke. Man müsse sich nicht auf die Primary Goods, sondern auf die Actual Capabilities der Menschen konzentrieren. Sen verweist darauf, dass schon Aristoteles gesagt hat, das auf Gelderwerb gerichtete Leben hat etwas Unnatürliches und Gezwungenes an sich, und der Reichtum ist das gesuchte Gut offenbar nicht, denn er ist nur für die Verwendung da und nur Mittel zum Zweck. Wenn man die relativen Vorteile, die Menschen im Vergleich zueinander haben, beurteilen wolle, meint Sen, müsse man alle ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten in den Blick nehmen und nicht nur Einkommen und Vermögen als Vergleichsbasis zugrunde legen. Hier ist man einer interessanten Verschiebung auf der Spur. Actual Capability wird in der deutschen Armutsdiskussion gern mit Fähigkeit zur Teilhabe übersetzt. Das ist es auch. Aber Capability meint zunächst die individuelle Fähigkeit und das individuelle Vermögen, nicht im Sinne von haben, sondern im Sinne von Können und Ressourcen. Dazu zählen zum Beispiel Bildung, Erziehung, persönliche Charaktereigenschaften, sportliche Fähigkeiten oder die Beherrschung eines Musikinstruments. Fähigkeit zur Teilhabe wird bei uns aber reduziert auf die Ermöglichung von Restaurant- und Kinobesuchen, also darauf, den Umfang an zugeteilten Primary Goods weiter zu erhöhen. Sen dagegen meint mit Capability die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu helfen. Bildung verbessert diese Fähigkeit. Anspruch auf Krankenversorgung verbessert sie, Freiheit verbessert sie. Der bessere Zugang zu Primary Goods dagegen nicht unbedingt. Von einer liberalen Position, wie sie in den Schlagworten Hilfe zur Selbsthilfe oder Fördern und Fordern zum Ausdruck kommt, ist Amartya Sen gar nicht so weit entfernt. Sens Annäherung an das Armutsthema ist geprägt von den Verhältnissen in seinem Heimatland Indien und in der gesamten Dritten Welt. Wer sich bei der Diskussion um Armut und Gerechtigkeit auf die Einkommensverteilung in einem Wohlstandsland wie Deutschland konzentriert, hat Sen also nicht unbedingt als Verbündeten. Bei einer Versorgung mit Primary Goods, entsprechend dem sozioökonomischen Existenzminimum in Deutschland, ist der Engpassfaktor für eine selbstbestimmte Lebensführung nicht das Einkommen, sondern Sozialisation, Qualifikation, allgemeine Bildung und andere individuelle Fähigkeiten und Eigenschaften. Hier muss man ansetzen, wenn man mehr Gerechtigkeit im Sinne Amartya Sens schaffen will. Bekämpft werden muss dagegen die Armut im Geiste, das heißt jene Kombination aus Bildungsferne, Sozialisationsdefiziten sowie Mangel an Gestaltungsehrgeiz und Lebensenergie, der große Teile der Unterschicht in Deutschland prägt. Dazu gehört auch, alle Instrumente der materiellen Armutsbekämpfung immer wieder auf ihre verhaltenssteuernde und erzieherische Wirkung zu überprüfen. Gerade unter dem Aspekt des Glücks muss der Staat vornehmlich jene Capabilities stützen, die den Menschen zu einer selbstbestimmten, ihn mit Stolz erfüllenden Lebensweise befähigen. Die rein materielle Unterstützung, wie hoch sie auch sei, reicht immer nur für einen Lebensstandard am unteren Ende der Einkommenspyramide und kann die Betroffenen niemals glücklich machen. Investition in das Glück der Menschen muss Investition in ihren Stolz sein. Und das heißt, in die Entwicklung ihrer Fähigkeiten und die Förderung ihrer Anstrengungsbereitschaft. Auch so kann Amartya Sen gelesen werden.